Einheit 8. C. Übung 4. Kannst du heute in der Heidestraße Nummer 5 zwei Fenster austauschen? Ihr solltet bis 11 Uhr fertig sein. Ach ja, richtig, das habe ich vergessen. Könnt ihr es bis 13 Uhr schaffen? Okay, dann rufe ich im Rennweg bei Frau Mahler an und sage, dass ihr so zwischen 10 und 11 Uhr kommt.